Deutschlandfunk, Büchermarkt. Der Name der Rose, vor 40 Jahren auf Deutsch erschienen, ist nicht nur ein spannender Krimi, sondern auch eine amüsante Bildungsschnitzeljagd. Weil jetzt eine Jubiläumsausgabe erschienen ist, habe ich mich mit ECOS-Übersetzer Burkhard Gröber verabredet und ihn gefragt, ob er sich noch an seinen ersten Lektüre-Eindruck erinnert und damals gleich gemerkt hat, dass es sich um ein etwas ganz Besonderes handelt. Das Buch ist ja nicht gerade sehr dünn. Das heißt, man braucht schon ein bisschen länger, ehe man das durchgelesen hat. Ich habe, glaube ich, insgesamt mindestens 14 Tage von morgens bis abends gelesen. Mit anderen Worten, ich hatte ungefähr schon spätestens nach einer Woche das Gefühl, mein Gott, das ist ja was ganz Tolles, das will ich nicht bloß zu Ende lesen und irgendwann auch in den Verlag bringen, das will ich eines Tages auch selbst übersetzen. Und sei es auch nur, damit ich war ja damals Lektor im Verlag, damit ich nicht in die dumme Situation komme, dass eine möglicherweise missratene Übersetzung von mir dann in Nachtarbeit korrigiert werden müsste. Schildern Sie doch mal, Herr Gröber, was Sie so elektrisiert hat bei dieser ersten Lektüre. Das kann ich jetzt nicht auf einen Punkt bringen. Das ist eigentlich die Fülle, der Reichtum dieses Romans. Das ist ja nicht bloß ein Krimi, das ist ja nur die Oberfläche. Die lässt das schnell lesen, also diese oberflächliche Geschichte von den Morden oder den Toten und deren Aufklärung, sondern da steckt ja sehr, sehr viel mehr dahinter. Da wird ja sozusagen ein Teil der spätmittelalterlichen Geschichte plötzlich erzählt. So ähnlich wie etwa bei Thomas Mann in den Josefs-Romanen, wo also eine ganze bekannte Geschichte nochmal völlig neu erzählt wird. Ich habe übrigens auch stilistisch damals parallel, als ich dann anfing, das zu übersetzen, erstmal Thomas Mann gelesen, die späten Werke, Josefs-Roman, Dr. Faustus, um mich in diese Sprache hineinzufinden. Ja, also richtig elektrisiert hat mich eigentlich der Reichtum. Und was ist das für ein Mittelalter, dem wir hier begegnen? Sie erwähnten dieses Element des Kriminalromans. Es hat auch etwas von einem Schauerroman. Man könnte es als ein postmodernes Gebilde bezeichnen. Es gibt aber auch zeichentheoretische Hinweise. Wie schildert Umberto Eco hier das Mittelalter? Naja, er lässt es ja erzählen in Gestalt einer Erinnerung eines greisen Mönches, der sich erinnert an einen ihn erschüttert haben, das Erlebnis in seiner Jugend. Das heißt, schon allein durch diese Verdoppelung des Erzählers. Der Erzähler ist ja nicht Umberto Eco, sondern der hat ja eine Erzählerfigur erfunden, den alten Adson, der sich aber erinnert an, was er als Jüngling, als Novize vor 70, 80 Jahren erlebt hat. Und das heißt, allein dadurch wird schon ein Spiegel aufgebaut. Es wird nicht einfach nur eine Geschichte erzählt, sozusagen so war das damals, sondern so hat er das in Erinnerung, also seine eigene Erfahrung und dann das, was er erfahren hat oder was er sich noch erinnert, über die politische Geschichte, etwa der Konflikt zwischen Kaiser und Papst, ist natürlich da ganz zentral. Das spielt ja zu einer Zeit, als der Papst nicht in Rom, sondern in Avignon saß. Das war sozusagen schon kurz vor dem Kirchenschisma. Und da wird also sozusagen ein Spätmittelalter erzählt, das schon längst in der Krise ist und eigentlich schon im Übergang zur Moderne oder zumindest zur Renaissance. Das sind ja alles die Hintergründe. Da geht es um die Armutsorden, Franziskaner und Dominikaner, die sozusagen selbst schon in der Krise sind. Sie wollten arm sein, sind inzwischen aber 100 Jahre lang oder mehrere Jahrhunderte lang schon groß geworden und selber schon reich. Also dieser ganze Konflikt, der erinnert auch an moderne Zeiten, also an heutiges. Das heißt, das Mittelalter wird im Grunde geschildert als eine Art, nicht nur Vorläufer der Moderne, sondern fast schon wieder eine Spiegelung. Das haben auch übrigens ganz, ganz viele in der Rezeption dieses Romans dann hinterher, in den Jahren danach, als er auf der ganzen Welt bekannt wurde, immer gemeint, das sei ein Schlüsselroman, in dem ihre eigenen Konflikte erzählt werden. So wurde das zum Beispiel in der Sowjetunion in Moskau rezipiert. Da galt das in den ersten Jahren als, das war verbotene Literatur, das war sozusagen die Dissidentenliteratur. Und man las den Roman, als sei das ein Schlüsselroman über die Verhältnisse in der späten Sowjetunion. Solche Sachen. Dann könnte man ihn jetzt schon wieder zur Hand nehmen. Nun liegt der Roman bereits 40 Jahre zurück, über 40 Jahre in Italien. Damals hat man ja in Italien das auch verglichen mit den Umbrüchen nach der 68er-Bewegung. Also da hat man auch etwas Aktuelles hineingelesen. Wie wirkt es denn jetzt heute auf Sie, Herr Gröber, wenn man das wieder zur Hand nimmt? Ein Roman, zumal wenn man ihn so gut kennt wie ich, ist natürlich nicht mehr die Überraschung, sondern dann kann man nur wieder neu entdecken. Donnerwetter, das ist ja überhaupt nicht veraltet. Das kann man tatsächlich nochmal wieder neu lesen. Ich habe voriges Jahr tatsächlich zum ersten Mal seit 40 Jahren den ganzen Roman von A bis Z nochmal neu gelesen, weil ich da eine Computerversion davon machen wollte, eine PDF. Und dann habe ich praktisch nochmal vieles wieder neu entdeckt, was ich zwischenzeitlich vergessen hatte. Also der Roman hat überhaupt nichts Veraltetes an sich. Oder wenn, dann nur in der Form, die beabsichtigt war. Denn der Roman wird ja erzählt im Duktus des 19. Jahrhunderts. Ich musste beim Übersetzen auch immer wieder die Sprache altmodisch machen, absichtlich altmodisch. Denn der alte Mönch im 14. Jahrhundert, der 90-Jährige, der sowas erzählt, der kann natürlich nicht so schreiben wie heute irgendein Krimi. Sondern das muss mit einem bestimmten Duktus, sozusagen einem fast altmodischen Duktus, wie das Thomas Mann im Josefsroman gemacht hat. Worin lagen noch die Herausforderungen im Umgang mit der Sprache von Umberto Eco, Burkhard Kröber? Ja, gerade in diesem Punkt. Also ich konnte hier nicht so übersetzen, wie ich zum Beispiel Italo Calvino übersetzt habe. Da war mein Ehrgeiz, möglichst wörtlich. Wo immer es möglich ist, das Italienische wörtlich ins Deutsche zu bringen, habe ich das gemacht. Bei Eco musste ich sehr viel dazu erfinden. Die Sprache sollte bewusst eine Imitation von Romanen des 19. Jahrhunderts vielleicht sein. Das heißt, wenn im Italienischen jedes Mal, wenn jemand was gesagt hat, einfach nur steht, disse, sagte er, dann konnte ich nicht die ganze Zeit immer ja, sagte er, nein, sagte er, ich, sondern da musste ich sagen, erwiderte er, entgegnete er, gab er zu bedenken, etc., etc. Solche Sachen, wie man sie bei Romanen des 19. Jahrhunderts finden konnte. Das habe ich dazu geschrieben. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel, gleich der erste Satz der eigentlichen Erzählung. Der heißt wörtlich übersetzt, es war ein schöner Morgen Ende November. Punkt. Aha, ein schöner Morgen Ende November. Für deutsche Leser ist Ende November ganz, ganz selten ein schöner Morgen. Das ist neblig und grau. Und da habe ich mir dann erlaubt, dazu zu erfinden, es war ein klarer, spätherbstlicher Morgen Ende November. Das ist eine dazu erfundene, ein Adjektiv, das die Sache sozusagen für deutsche Leser näher rückt. Ich habe sozusagen öfter mal nicht direkt übersetzt, sondern adaptiert, wenn Sie so wollen. Nun hat Umberto Eco damals noch gelebt. Sie konnten sich mit ihm auch austauschen über seinen Roman. Er war verheiratet mit einer Deutschen, hatte vielleicht auch eine Vorstellung von der deutschen Sprache. Hat Ihnen das weitergeholfen? Ja, sehr. Wir haben also darüber öfter korrespondiert. Und was ich eben ein bisschen versucht habe zu erläutern, dass ich manchmal etwas dazu erfunden habe, um es für deutsche Leser in die richtige Ecke zu rücken, das hat er geradezu von mir erwartet. Er hat gesagt, meine Übersetzer müssen sich überlegen, wie das jeweils in ihrer Kultur so rüberkommt, wie ich mir das in meiner italienischen vorgestellt habe. Und wenn das in bestimmten Kulturen etwas anders sein muss, dann sollen sie es bitte schön anders machen. Und so eben haben wir uns da geeinigt. Ich habe übrigens dann auch die ersten 300-400 Seiten auf seinen Wunsch im ersten halben Jahr immer nach Mailand schicken müssen. Und dann hat seine Frau das gelesen und hat die Stellen, wo sie meinte, das sollte er jetzt mal auch noch reinschauen, angekreuzt, und dann hat er sich natürlich nicht das Ganze gelesen, dafür konnte er nicht gut genug Deutsch. Aber er hat dann einzelne Stellen immer wieder mal sich genau angeschaut und auch mir dann gesagt, so ja, oder vielleicht sogar ein bisschen mehr noch von der Sorte. Also wir haben da echt korrespondiert. Sie haben, Burkhard Kröber, auch andere Werke von Umberto übersetzt, eine ganze Menge, denn er war ja ein Vielschreiber, sehr produktiv. Etwas, das ihn immer wieder beschäftigt hat, sind Verschwörungstheorien. Das kommt auch im Namen der Rose gewissermaßen vor. Zu welchem Buch würden Sie uns gerade in dieser Zeit raten? Aha. Er hat sehr viel geschrieben und immer wieder auch sich dann auf sich selbst zurückbezogen und hat das zum Teil also variiert. Über Verschwörung hat er einen sehr schönen, das würde ich raten, das liest sich auch heute noch sehr interessant, einen sehr schönen Vortrag gehalten, und zwar in der Harvard University 1992. Da hatte er eine Vorlesungsreihe, das war ein Preis für ihn in Harvard, Harvard-Vorlesung hieß das, und da sollte er 6 Vorlesungen halten über Themen seiner Wahl. Und eins davon, ein sehr langer Vortrag, ist über das Phänomen der fiktiven Personen in der Literatur generell, und dann, das mündet aber dann im letzten Teil des Vortrags über viele Seiten lang in eine Geschichte der größten Verschwörung und der schlimmsten aller Zeiten, nämlich der, die dann zu den Protokollen der Weisen von Zion geführt hat, was ja die Nazis sozusagen benutzt haben als Grund für ihren Holocaust und so weiter. Und da hat Eco eine historische Entwicklung, nein, er hat dargestellt, wie das wahrscheinlich entstanden ist. Das heißt also, dieser Vortrag über Verschwörungen und fiktive Personen in seinem Band Harvard-Vorlesung, der hat auf Deutsch den Titel, Moment, Streifzüge durch den Wald der Fiktionen. So hat es der Hansa Verlag getitelt. Im Englischen ist es Six Walks in the Fictional Woods. Das würde ich empfehlen. Das liest sich auch schnell. Das ist ein schmales Buch. Vielen Dank, Burkhard Kröber. Ja, ich danke Ihnen auch. Der Übersetzer Burkhard Kröber war das. Die Jubiläumsausgabe des Romans liegt bei Hansa vor. Der Name der Rose von Umberto Eco in der Übertragung von Burkhard Kröber mit einem Nachwort von Philipp Blom. 816 Seiten für 34 €.